Als aber die Israeliten taten, was Jahwe missfiel, gab sie Jahwe 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter. Und die Midianiter gewannen die Oberhand über Israel. Zum Schutze vor den Midianitern machten sich die Israeliten die Schluchten, die sich in den Bergen befinden, und die Höhlen und die Bergfesten. Und so oft die Israeliten gesät hatten, zogen die Midianiter, die Amalekiter und die im Osten heran und zogen gegen sie heran. Und sie lagerten sich wider sie und vernichteten die Früchte des Landes bis nach Gaza hin und ließen keinerlei Lebensmittel in Israel übrig, auch nicht Schafe, Rinder und Esel. Denn sie zogen heran mit ihren Herden und Zelten und kamen so massenhaft, wie Heuschrecken, sie selbst, wie ihre Kamele, waren ohne Zahl, und sie drangen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt, da schrien die Israeliten zu Jahwe um Hilfe. Als nun die Israeliten wegen der Midianiter zu Jahwe schrien, da sandte Jahwe einen Propheten zu den Israeliten, der sprach zu ihnen, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten hergebracht, habe euch weggeführt von dort, wo ihr Sklaven wart, und euch errettet aus der Gewalt der Ägypter und der Gewalt aller eurer Dränger und vertrieb sie vor euch und verlieh euch ihr Land. Und ich sprach zu euch, ich bin Jahwe, euer Gott, ihr dürft die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, nicht verehren. Aber ihr habt meinem Befehle nicht gehorcht. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte des Abisriten Jos zu Ophra, während eben sein Sohn Gideon in der Kälte Weizen ausklopfte, um ihn vor den Midianitern zu bergen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und redete ihn an, Jahwe mit dir, du tapferer Held. Gideon erwiderte ihm, mit Vergunst, mein Herr. Wenn Jahwe mit uns ist, warum hat uns dann dies alles betroffen? Und wo sind alle seine Wundertaten, von denen unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, ja, Jahwe hat uns aus Ägypten hergebracht. Aber jetzt hat uns Jahwe verstoßen und hat uns den Midianitern preisgegeben. Da wandte sich Jahwe zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, so wirst du Israel aus der Gewalt der Midianiter erretten. Gewiss, ich sende dich. Er erwiderte ihm, mit Vergunst, o Herr. Womit soll ich Israel erretten? Ist doch mein Geschlecht das Schwächste in Manasse und ich der Geringste in meiner Familie. Jahwe sprach zu ihm, ich werde mit dir sein, und du sollst die Midianiter schlagen wie einen Mann. Er erwiderte ihm, wenn du mir irgend gnädig gesinnt bist, so gib mir ein Zeichen, dass du mit mir redest. Ziehe dich doch nicht von hier zurück, bis ich wieder zu dir gekommen bin und meine Opfergabe herausgeholt und dir vorgesetzt habe. Er entgegnete, ich bleibe, bis du zurückkommst. Da ging Gideon hinein, richtete ein Ziegenböckchen her und ungesäuerten Kuchen von einem Epha Mehl, das Fleisch legte er in einen Korb, die Brühe set er in einen Topf, brachte es hin zu ihm unter die Terebinte und setzte es ihm vor. Aber der Engel Gottes gebot ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Kuchen, lege sie auf diesen Stein da und gieße die Brühe darüber. Er wird so. Da griff der Engel Jahwes hin und berührte mit der Spitze des Stabes, den er in der Hand hielt, das Fleisch und die Kuchen. Darauf schlug Feuer aus dem Felsen hervor und verzehrte das Fleisch und die Kuchen, der Engel Jahwes aber war ihm aus den Augen verschwunden. Da wurde Gideon gewahr, dass es der Engel Jahwes gewesen war. Und Gideon rief aus, wehe, Herr Jahwe! Habe ich ja doch den Engel Jahwes von Angesicht zu Angesicht gesehen. Jahwe erwiderte ihm, beruhige dich, sei unbesorgt, du wirst nicht sterben. Darauf errichtete Gideon Jahwe dort einen Altar und nannte ihn, Jahwe ist heil. Bis zum heutigen Tage steht er noch in Ophra der Abisriten. In jener Nacht nun gebot ihm Jahwe, nimm 10 Leute aus deinen Sklaven und einen 7-jährigen Stier, reiße den Baalsaltar deines Vaters ein und haue die daneben stehende Aschere um, sodann errichte Jahwe, deinem Gott, auf der Höhe dieser Burg in der Bastion einen Altar, nimm den 2. Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holze der Aschere, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Mann aus seinen Sklaven und Set, wie Jahwe ihm geheißen hatte. Aber weil er sich vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tage zu tun, set er es des Nachts. Als aber die Leute der Stadt am andern Morgen aufstanden, da befand sich, dass der Altar des Baal niedergerissen und die Aschere neben ihm umgehauen war. Den 2. Stier aber hatte man auf dem neu errichteten Altar als Opfer dargebracht. Da fragten die Leute einander, wer hat dies angerichtet? Und als sie so fragten und forschten, hieß es, Gideon, der Sohn Jos, hat dies angerichtet. Nun forderten die Leute der Stadt von Jos, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und die Aschere daneben umgehauen hat. Jos aber erwiderte der Menge, die ihn umstand, wollt ihr für den Baal streiten oder wollt ihr ihm zu Hilfe kommen? Wer für ihn streitet, soll umgebracht werden, ehe noch der Morgen anbricht. Ist er ein Gott, so streite er für sich, weil man seinen Altar niedergerissen hat. Daher benannte man ihn an jenem Tage Jerubbaal und wollte damit ausdrücken, der Baal streite gegen ihn, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Nun hatten sich sämtliche Midianiter, die Amalekiter und die im Osten versammelt, waren übergesetzt und hatten sich in der Ebene Jezreel gelagert. Da hatte der Geist Jahwes Gideon erfasst, dass er in die Posaune stieß und Abiezer zur Heeresfolge aufrief. Dazu hatte Gideon Boten in ganz Manasse umhergesandt und es war gleichfalls zur Heeresfolge aufgerufen worden, auch hatte er Boten in Asser, Sebulon und Naphtali umhergesandt, und auch diese zogen ihnen entgegen. Da sprach Gideon zu Gott, wenn du wirklich durch meine Hand Israel erretten willst, wie du gesagt hast, wohlan. Ich lege ein Schafvlies auf die Tenne, wenn sich auf dem Vlies allein Tau zeigen wird, während überall sonst der Erdboden trocken geblieben ist, dann weiß ich, dass du Israel durch meine Hand erretten willst, wie du gesagt hast. So geschah es. Als er aber am andern Morgen früh das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vliese pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Aber Gideon sprach zu Gott, ach, lass deinen Zorn nicht über mich ausbrechen, wenn ich nur diesmal noch rede. Lass mich nur dies eine Mal noch einen Versuch mit dem Vliese machen, es soll nun das Vlies allein trocken bleiben, überall sonst auf dem Erdboden aber Tau sein. Da fügte es Gott in jener Nacht so, dass das Vlies allein trocken blieb, überall sonst auf dem Erdboden aber Tau lag.